küsst mich die Muse, will ich tanzen? Nicht unbedingt, aber vielleicht. Wenn ich tanze, will ich trinken? Nicht unbedingt, aber vielleicht. Wenn ich trinke, muss ich singen? Nicht unbedingt, aber vielleicht. Und wenn ich singe, dann küsst sie mich. Vielleicht. Erst tanzte ich mit Mnemosyne, die, glaub ich, eine echte Muse war. Dazwischen trank ich Mischgetränke, die hießen, glaub ich, Amnesia. Irgendwann fing ich an zu singen und ich sang, bis die Putzkolonne kam. Will ich trinken? Nicht unbedingt, aber vielleicht. Wenn ich trinke, muss ich singen. Nicht unbedingt, aber vielleicht. Und wenn ich singe, dann küsst sie mich. Vielleicht.